Sunshine Live Trans Factory. Piss off. Ihr hört Sunshine Live seit 22 Uhr mit dem Set bis 0 Uhr von Felix Kröcher und von 0 Uhr bis 2 Uhr mit dem Set von DJ Overdog. Wenn ihr die Playlist irgendwie runterladen wollt, dann schaut einfach nach unter www.sunshine-live.de, anschließend auf Musik klicken und dann auf Playlist. Und jetzt steht mir jemand gegenüber. Heinz, ja. Was ist los? Du grinst den ganzen Abend schon so blöd. Ich verstehe das gar nicht. Sensationell. Du kennst doch die neue Praktikantin dahin, die mit den blauen Augen und du weißt schon. Die mit den dicken Dinger, meinst genau, du? Genau, ja. Unglaublich, ja. Ja. Ja, ja. Und das, was ist das? Die wohnt da hinten im Studentenwohnheim. Da haben wir gestern Abend Juckpulver ins Bett gestreut. Ach komm. Ja, ja, was ist da dran so lustig? Dass ich jetzt schon die ganze da unseren Programmchef kratzt. Sunshine Life Insurance Factory. We'll be right back. We'll be right back. Ihr hört Sunshine Live und immer um diese Uhrzeit könnt ihr eure Nachbarn mit genau dieser Musik richtig schön aufwecken. Wenn ihr uns Faxe schreiben wollt, vielleicht an die 01805 6654 oder wir nehmen auch eure E-Mails. Das geht ganz einfach. message@sunshine-live.de. Jetzt so viel Spaß mit dem Set vom Overdog und ab geht er. Sunshine Live Trans Factory. We'll be right back. Sunshine Live Schrems Factory.